Gestaltung. Das Kunstwort, Sekasaktrum. Eine Substanz der Gedanken, welche diesen ein eigentliches Gewicht verleihen kann, bezeichnet der Autor Schneider in seinen Schriften zuweilen mit dem Wort, Sekasaktrum. Es soll von der Leserschaft dieses Wikis als ein Kunstwort erkannt werden. Er setzt es innerhalb seiner Texte gerne dazu ein, um einen gleichförmigen Gemütszustand von ihm selbst plastisch zu erkennen zu geben.